Oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha-o, ha-ayuk, ha-jukyot, yo ayukhoyo. Что ноцы знан мы хожи не пить кумец не шпать. Куск мачи зис аяй, аяк нинго. Дена капш мугтых, я вен куо, капшин, маяохкин, патмада оям. Трудья мады. Gozoi namuk mugtuk shun patn gavat ham ya tugyam ham shamgishp ham den mukat meyata shun den yat shurjak nasht ta amajö kim jandaga z ham mai ham mugtuk kim bit de ham shpuk de tund de noem wakwe moite nyakst za hukyat ne gshtoy den den de gok cham him betan z mudn gapshun mud mayakan han tsuk han ei Pues nei den nas nim hat da me zam hatn ku am ug tuk hat mam zu gum zu gum ma nak mug ug tuk es hat es a musag est ka ha yak ta shon da mut ga ay nu kun ga pshun ma ya kun bel kun sta kun nei den nas cham dim hat ha vi ha ku te cham hat na ha de bana ets zu gum tu ets zu gum de shat Javier Gil den yak tich es putz wet wat net met sham yatst Adi, aku etpa ya na oin. Pamiechpia. Pamiechpia. Pamiechpia. Pues haden cham. Ya akmudat. Ya de min ya oides na nuk. Pues na hawaj kumye na oin. Ku uz ya. Rese shan. Pues kajas ronda. Eku zan zugum ya oin. Tazos ni mea nuk. Zugum. Shun dejen me. Bezap gopshun mayokun. Maya akmudan. Yad kongana. Yad puxunga. Esos pochen ku piki zan zugum. Pues kanash cham da shonda. Dios kuyem zugum cha. Javier Gil. Esputz wetz. Shun mait zugum. Kuzui namuk. Dios kuyem ku metz ku piki. Yad shu yad et. Tenzen es ming nes haj. Mez nes ku wapshet. Nes ku reget. Nan len es ish. Han mugu uk tuk. Kus nash kus ntuk yad shu yad et. Zuch. Dios kuyem ku metz ku piki. Ya kong ana. Den es naiden, pues ham ya de yakmade ya de gok, na den ham radio comunitaria hum boh ham sham gushpama ha oh cha tsu ha uch na den tmodo diot pushung. Pues dios kuhuy, pues man den wa ots mesh na wat mukte ku hun duk tuk shrek et pues mbata ya son oktimak ma akpat mudov za tigachet o ayok yakmade shun ha i shun ha kei shun ha shush. Es tia hawa tsuk cham, ku gat ha puh shek puta gat, ku ma san su gum, iyo, nes cham net mu nak ma yok kan tine ni yung gat, pshun ni hun moin puta, ki ha diko, yish put suwets. Hits, cham a kyo da dak min yung uk tuk, es din biat mada oyen. Ti yot mat mada oyen su gum. Ha shu mari men. Mari men, pun e cham shot up mari, es na den ham pat mada odat ham ham dat skum shtim yak tan odat, hits, da shon doh kan pun e shot up maria. Pat mada oyen yot mug tuk, mari men, mud Javier Gil esputzuetz. Mari, te pere, eshik, ma chamshik, pochen, Andu gats, peta, bagesh mots. Te piochi tuknash, petska ogyum kaji. Mari men. Mari, Mari men, men Mari, ham dugishim ma cham hamun, ta chun ta chun ta chun. tan yumyum ham ki yachte tuk shoho ashon dakyum yat kuk yachte ets na jokyum adom nema Tepiohi tsugnash Hanchka ho gyum kyari Mari men Men mari Mari men Men mari Ham dugishim ma chamtham Harimen oho mari Harimen oho mari Harimen Nahawapku yat a ayuk adom non ayuk maktuk aduk tmada maktuk de bakops amajan consonantes. Muktak te den batmada oye mari men mari es den yana ina den kutsuknash te piohi gets hanja no muktak kutsuknash piohi hay kugat oni wak yugak yugak mudenai ka no mudenai hamwana hanj sugum hamwana ha ta omukash te diam radio kon kana ha kugat tiwak mudenai kat mknuh bi mknuh ka ha de gokye hunung dak no pozin kadet sugum hanj Pues Dios cuye, ma Dios según, ha hecho nada en este, ha hecho una joven de Guan Mayorkan. Yo no sé si yo reacciono a que ayúk mi, uno puto con cat hayo, que ayúk mi, no den cucum jagay, cum snun mai, yo de tigachet, ha un moan, ha son, jagay yish, es moy, un moan speak, yo no reacciono a que uno tico, jagyuhi. Cuz os nix spuk pección. Haben Sie es nachher gesprochen? Was mit Spektion nicht gesprochen? Kannst schon da ich nachher täte na so ja na uha ana auch da gespickt aber da gucke ich da am beim jetzt bei. Die mir denn denn hier mit zu nächsten Rama gespick ha ha ha heute denn ist dann erst schon dunde da kam dunde schon ha huyuk ja ich jetzt schon denn gespickt die denn ist na juchte Sam noch die Talleres ja gek mahai ko da yuchen da so sapnik i muss gleich noch nach kommen am so nicht mehr zu dabei haben schon zu dabei noch nicht mama ana so maktugen maktug kek es kost nicht mehr zu dabei was ja ja die aus gaps na so ich nie gerade die mit ah kada am ich mein mama mama kek gejik haben so nach yuch haben so nach ko ha ön kapschen hotsen was tazen chamdung ach fazen ninjek dun habetst ni habom mabom a ayuk bingen na yuh jens got jens na gaudet jens na pzem dahen man haden es cham dung ach dung ach z hu no tsu gok ok wan shun mai bis shun kus ayuk ha ach shun kus ayuk ha ajan han ma in de gok na am es kus ayuk na des got ka ha ha de sat ko ha ku gat ayu kim i no pero ka na mu ko piden tu gat shun nas shun mai es pa mich de bos mo u ja ga de canción de son sa yen de stim stim en mai ka san di mi mich de por ha mu du tik ya at mari men ha vi de nas sa yen ayuk na ay Marimen? Marimen, aber in diese Wirtie, na so, ich hab schmach gemacht, hab, ja, wisch, tschau, ne, muss den, ha, disco nach Besim, da den, tschau, ich hab, wa, hab, ma, disco, hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich tanem den ez os den wets ku buchshet bizim bus den den cham yak medei den ni tso ik ngapsh es maib na den amajan haib na den amajan ti ti et de sho in den amajan na de k haba ti et ma et bizim amajan agi den es sek na k cham nzok pik ye tsokh ye tsu ka in di mak bizim haba ma et es nya ajen ayen te den na den na bizim per ye es cham nim jek pa tsokh Uhoña jacket, uhoña jacket. Ne escapet. Mhm. Pues ella naden jaco también hoqueo ten pasapto que hija naden de con randoch que naden cuhoin zoch que naden con ambuch que cunyo shun shun no chapun chat que vet. Den ots cosmodo uya pizin programa ha no que naden tu hadu un zugu. Mets magas. Den shot Ivan Hill ha naden ya que ay umia de Cop, naden si agay be canciones, si agay be son, ayuk. Ots meds dun mukta? Ots is hekin dun mik, ots is nag ein matsk, yat a yat ayuk, haba, naiden buhki, kabdena, kapzim, per haba, kada techim yadim chach, ots is maktash mooshke mukten, dun mik, hai mik. Den ots ots nag bezim mai ha ayuk, abdena, cham. Ja wish jetzt bizim buchshet es denn nein nicht ku hekje damals kommt muss katten na muki choi tu ja tam ja ayok kap na iden ku ich nach spuk kad ich oh jak mach patagi ayok mo spuk tachen o ku ich hat wen nach spuk was kad ich denn tam cham und cham was ha heute war noch ka ha mezi mayok chabot hekje bei ich gewasht bin ich heute madom Es schon uns mehr ist ja, dann schon mal, gut, na den Ayuk mal und gut, es kann ich bringen, nicht sagen, mal, ich glaube, ich kann ich ja gar nicht, aber Ayuk, ich kann es gut, ich kann es gut, ich kann es gut, dann ist auch, ich stehe schon mal, dann kann ich mir schon mal, ich kann mir auch den schon mal, gut, Ayuk, na den Ayuk, ich kann es mal schon mal. Es hat nur gut, ich denke, es hat betagt, wenn es ist stark, in Ivan Hill, je uns da gehe ich, Ayuk, das dann noch, ja, such nach, ich muss dich, just nicht den Haaren, da da, ja, just nicht den Haaren, hoi, just nicht den Haaren, bedeig. Jürz, nass erstarken, bedeig, Ivan Hill, mücke den Netz, adios, kujet moi, ku jürz, isch, hachen moin, ku, ku ja, ku neiden, haba, mücke achten, haba, die achten, jak mit, ku, a, ayuk, nack, besümen, irren, achten, den gespitzir, neiden, mücke, ostra gespicki, irzin, mugug, Ivan, Kuden adag eiha o ayuk, bus zuchnash es nau haden es cham nak nikch mba nikch naiden, de bus Ivan Hill ish. Naden zus namiech kumez ich tiko bus tak moi, wana zogum nyan nats tak moi. Naiden ni yana anku hich, oku hap kaakt kashken, hap meds naden mgod, hap meds naden shun ud, bus hanch zuchu tsan namiech kumez, den tam tamus namo wechen, bus mud ap meds ayuk. Cada otro den dos nagyuk kuyayuk kahan zok kuyayuk kuyayuk kadom gapshin mayok kin habom babom es naiden kumes ha shnun mai genau gan mach smadat ya de canciones ya son de ayuk de ayuk hana sau shtikshin shtikshin hawaz na sau tsugum ke hunet tsagay es de gosh yegen o moraktain ni garuk na hawin hawan mai na sau Det na sau. Tamarin hachen. Arin zugum det nuk modai zugum det sana. Moya de huno si arrei. Ta yana ai zugnesh prost moza si naktai veiden kuz de gokh stuk modai. De na hen ma. Es shuni hen ma in pizim nuk patak en hot mavia o kum shondak bok shush nen mai shul mana. Ya as net na. O ya as net na gei. Sta khat vutsi kats de dim chat nim gibet sta ma. Hoyen. Hat kunet Es medei rin ha ich hach gewet, uk isch buch schet, uk medei, uk madawaj, ku ha ich hach gewet, den, uk den zuchnash ha chunet, janet, nyajeket, was habs den hasen erstit, wird es zah nag ei, katzen dim chuch gatib hunet, das chuch, das merz kapizin, der was dim chuch gatib. De mogtuk, was mesh nawet ku kahaya, Javier Gil, ya geshat, Kutu gots canción da gay de... Ay, mo, es nix ya kha kha yam de, de trat. pamięćbie. Z kachas głęsze chadie kugat o jak kapsiak maja adam tgaczach no jak mu i ten nie chacia gwej tam ja z pamięćbie ngapsin diecha niksza kokup ha cochken kad oj jak tada szekpio jak tacy jumbi kad i oj den ci miag i uskoda sio adwen zugum tak pozim kachadzos tak moj ambik pun ham tak moj patmodej maksz mama maksz kad oj cek den ja nak tiden mes dunda mus moj ha im nudem no majak to ba pero hanc kachau coj cek i zan tak moj kad oj cuchti mi dejku ha jak i pra manjesz hoj etfa okun zugum jak poj i mo es hoj ja nak pamięć pia Szyn ociad, szyn maj, szyn metrzałku, hoj, kachaj, cek, gdy, pusni, a moj, kuje, jak no maja, jenek, szkok, tam, a doma, na juk, hoj, ochcie, kad, jeden jak tyń, bo kad, jak maja. Szyn metrzał, mody, od kancjon, pamięć, pia, szyn os, szyn maj, tyń, oś, mochtyp, szyn os, na den, szyn ciom na jałku, a gil, hoj, do gok tam do, to z jirmak, ta hamieć. To suchna się z nauku, hoj. Cek ku hoit modo boj ha dep ten chun de pa bom ma bom ha ku kada pues kada pun yak tuk medei ku de na anok nya biojet es de na chokken dak son dak es ist denn ay den ha ho ya na tim juk modo gets shin amide y khamich pia rak zim ku medem hacha ku medem ayeya u khoi den ha majok Estás na nem pues hoy es ya mayor que diech punech es esach pama am ya tu giom ya gespuk spuk tuch que zugum zuguch ya mayor que est moi tnyash moi chidet ni ajeket shnene ya ni etet ni ni kochet das na no pues ti merk bezim ist du dino an den am ist es am ich benek bezim pues tam den gabs den tam den apa ya no anen Den sie hoi mumbot, mumbukshot, mogot, hab hoi njajekit, hab hoi njajen, njajikshit. Tus ha den es nim japat kapsch stam den adom ayuk hoi ochtin, ka adom noks ochtin, ka adom da shondakin, a nekshak. Kukahashish, ja. Ha kukahashish, ish. Ka zoksan tak moja, ne, jedem zuk nöshm da na eshaba den. Netzugum, was mat pat mo doi net ha luk, deb net cham ha luk mo gampi. Wars, gampi, tuk ayuk, taden adom ayoyen, taden adom este nak nochshin, ashu ha et, pues ya kaje geib, adoman ots, adoman ots, adoman hen moñ, ha o ayuk tegeñe kat o yugak tungat kat o yugak mhpetak adoman an ayuk amaran haitim timadak pues hace nana just to ayuk naktan kugat ha llegó yena adoman a adoman ayuk then it's betaik is what shu dios kuhuyep Kumets mam ayuk kaszek. Nie się kakucha, maj hojde kat, ja juk tacin, ku kaha, ja juk cek, pnet muktuk, pat madojen, pum zoktop, ha mam ayuk, pum gat, szoku jak hajegeć, pat madojen, jodep szotp, jos kuchujep, kum mam ayuk szcek, ha wierhil, szputz wet. Hawan tuch met smak mdei kwajuk skapsh Hawan tuch met smak mdei kwajuk majak Hawan tuch met smak mdei kumajuk smuch pytaik Hawan tuch nash met smak mdei cham Hawan tuch nash met cham mak mdei Kede majuk kujk shnetaj Jeskuhuye puma mayuk mech kapsh, jeskuhuye puma mayuk mech ishich, jeskuhuye puma mayuk tashondai, jeskuhuye puma mayuk mech cek, jeskuhuye puma mayuk mech shoy. Jes kufuje pu mamaju mec tamych ać. Jes kufuje namuk. Kedem aju fujkšne tak. Aju kaj, aju kaj, aju, aju, aju. Jes kufuje pu mamaju mec kač. Jes kufuje pu mamaju mec išić. Jes kufuje pu mamaju štaš ondaj. Jes kufuje pu mamaju mec mych pytaj. Jes kufuje pu mamaju mec haj. Jes kufuje pu mamaju šmadogub. Jes kufuje pu mamaju mych pytaj. Kede maju fujkšne tak. Aju kaj, aju kaj, aju, aju, aju kaj. Jes kufuje pu mamaju mec kapš. Jes kufuje pu mamaju mec išić. Jes kufuje pu mamaju štaš ondaj. Jes kufuje pu mamaju mych pytaj. Jes kufuje pu mamaju mec haj. Jes kufuje pu mamaju mych pytaj. Jes kufuje pu mamaju šmadoguk. Jes kufuje namuk mec mubuk. Kele maju kujkšne taj. Aju kaj, aju kaj. Aju, aju, aju, aju kaj. Kede maju kujkšne Nahawab ku kukate yat L as yat R mo adam na na yukana kupundaktin yat L o yat R ha ni ke kuinzo ha ayukchon nupatakan kupun yana armun tu garmun mas garmun ha menden hoy ha armun kom hapt mud R ha ni ke kugadye yo ayuk ti amajan ha mi chon mo almud Hets naiden ku tam ham panech sham gushpanan de plimet o limeta shun shkapshtia tuutsum ha ni kech ku kat ye yayuk kadi o adom no na yuk tet mudach yot ele skat mudach yot ere tu gyomade yats gaji efshiuk nyajo Więc gaf niesiesz, tam po pychie, kuszy on nie schod. Chabic ciam żąda. Hańczku o, hańczku ajuk, ak patmada ojen, dziadek ku o. Tu giomedec guga. Ай цугум дяс кухоев кахаз жак шак май я да я да шта да жогиш шаниш тинку тгачак мадея де ай хунечс и балада зя чуни гапшн ти шта да жи ва техт реге реге моти чоч пус ден ден хо я нон кухам хамайка чон кухам хо ден ут ден ден михтайга о аю ку ден ацокна над мыдет Uden kyjekt madets tayat madets yungtek shem yam oy but madets pasag den chehtib rege yutos nas tsokta ik kudas khay nish rin bob marli i tas na na ya pas chas na ide na buta ik ayuk tsuchs medei jen tim gyo jen tim yopt ez etsa ayuk buta ik Ай цухнаа шакмадай дыгаад шакмадай. Цаамнаа нь хадуу үгхоо ойдай биоадун готам. Машач мэц, шүн мэц бэнтэмэ дэм гапш мэя агяад үгхоо ойдай миоад. Ноэ, ноэ алкантара хам анги бахбэд, дотон тэпэк хам хам кюгоб. Эс надиан ыб. Найдэ нэ татпалэмун баргас хам шам гэш. Rodrigo Ayuk de Pam Estados Unidos Shangush Naden yo este Ivan Gil sam ha naden mai hoit mo halu kopen de naden er de den mes gops ma ya ok tum na mikya da em na yashot de ba ok shut mes rak tu yo noe alcantara shevus osnes i tuknem de na sau chuduh kustuh kamht de sa i avus osnabiot na ish pus Na ups na iden kun noe alcantara tsuhtim jamoi ha o ayuk shini anke wakket kya na iden yak medei tim juh. Pus ham tosin ish nashachim ish vizu na iden Rodrigo adev ham aduk na ruin cenab oz iz na gyapshka iz wem am dim ya yesh per oz iz gapsh maja ek buchshet ta iz na noin pus eiden ku ham mes na iden a ayuk shputa ek ham gei ham i is a ayuk na den snack is snack ja chip na rage ka zu dim jack zu is a ivan hil pus ba chip sa han mugu is es hunet es ma ja ek ti e ja pio de da e ti de thoi dinye mi ivan hil e den ka te ye den u gun ka te u pzum ma per dinye ma ja jo ch dinye ma da pzim ja ayuk pus na u bus ku ham nam da tak tung ach is ku e ich ku Nakne tsoka na yo ya yuk. Es Palemon Vargas. Palemon Vargas na iden han muguk. Yo jis nes atku es mutskati ta os nik tsap te wa te chigach. Amos i kats na mi chti de na ha un shu hais na mi chku ya na. Es ok snu kung pa yo de na. Es ata chish ta pum na iden ta moi. Das mux aus hier mich ist dem stimme ich schick was i cham za dego aus matke mucht da jo wo ist das ham nix up wo jak schdin palemon vargas das aus ni ine aus ni ine ech nei den han mugu aus tu ja ju kam beta aber ja udi cham buchschet ha ja ja schon na den das Naiden, pues hatu kish naden de tsuknash bayuk, nai palemon Vargas naden ni ibtiet tsoy, yot Maria Reina, tsot tugok na nishko ots mes mayak mukt zasku naden di tsukshigats. Mukt tak tames este shmodona di tsukshigats, yo yak modov kuchik ya de pushum ya de kwa. Я акмодава пе цукшгэс цухнаш цанмадай эдастогох мадай куп мария рейна цмади оснаден ме цмгаш маягта осэс навиа чам новем осэс жисиш маден эзэм зэнэт данэден та эс гапш мадя эк цухнаш дена на жуйня та невата кудена мария рейна я аюк якмодот дик на жуйнь Jetzt zuchnaschen ich schon eh, zuchnaschen ich in Madei, schon a viet betag, schon den a juk hoi, ja a juk, schem jam da guaksch, a u wak, da gopsch pak, bus zucht nim hauku den, es zucht muet nam jai, Maria Reina. Pues ella se dan y es natseco de gaje jun actinto namiuk en tu festival es namu que acomoda hoy mo etat no el cantara mo etat palemon vargas ivan gil este javier gil maria reina rodrigo es namu que namiu hana sauna en hoy de agudo pana hobots kuham ponet na den ayu gudo yo na den to yo maestro jesus rojas naden ya gey mai es muskana och naden tu gayuj es nay ayuka pues ama maestro chucho patmodei jamás kashpokshengesh jamai hoy de bio tsok pues tsuknashi ayuk yuj kun naden ya gey kugat hay hoy takwanochten kun dashondok ku kutsu ha nayuk dashondok nakuk бихкэн скад хай кунакта охэн хай ку цохкэнгэшмэс зэнэдэн нахо бос цугумку кахамэцяд о аюк шташондай там эс нахо do you speak english I speak English too. Najden, kjafs fi ingles, tam ko smutskati na hausa ko tkapsi ad, o ajuk da prasat fi ingles, is najden, kjafs pa du, o ajuk ka hadus na ngu asu, ku ogu ona den da gyuk, jo da prasat mexicano, og nahuatl. Ha is na hau ku ya kjafs, ku pon ku nana onam kjafs pi nahuatl, a tlachton, tlachton, shun ya kjafs. Nichtlachtol. It's not then. Nichtlachtol nahuatl. Nichtlachtol nahuatl. Ha, ni kej, gapspiot nahuatl. It's not then, it's nahuatl, kui nahuatl, yaktij mexicano, kade. Mexicano, yaktij kat, ha, nahuatl, ok, ha, mai, ho, de banam, kat, it's nahuatl, gapspiot, it's gaps, mexicano, na yo. Pues, ka, ha, tzuh, ven, ku, kustashonda, yat, gach, o, ayuk, na den, wanej, rosaboy, moa francés, moa inglés, moa ayuk, moa majan, es cham, ha, nahuatl. Shunos raktsonda, aki, ok, shunos shunmai, ku, nahuatl, raki, ho. Was haben denn aus einer Juchmoden ist eine Gespicken? Schem ja man auch ja hat bin über at Kopfste Amazon bin Kopfste Nawat das an Mama Gespicken. Mama ist mal Gespick. Am Estado de México. Am Sendin an auch mit mit Jondaik kurz ein Gapschen Majaik. Amazon jitten Gapschen jitten Gapschbokst da ist ha muss an auch Kuhiat, es gab spokst, es gab spekst, qualitonali, te machtiani, jins, azot. Azot, katzmodruk. Katzmodruk. Besen sind uns adjaik na juch, jins gab spokst, jins mit na jok, jins gab spokst. Qualitonali, moi, tat moi, qualitonali, te machtiani, den techt, buenos dias, maestro, tat moi, te jag spuk, tat moi, den gab spokst. Denke ich bin. Denn es ist ein Zockpick, in der Englisch ist ein da ihr Buch, ihr Akt mit, was sagt, manja ist bis ihm, schöne, hoiam, schöne, taduk, et, taduk, na, ruin, schön, kapschen, mir jagt. Was kommen die mir so, tak, hab sie denn, heck, mir ei, jetzt, aja, action, na, na, juch. Es schön, na, na, na, juch, zu, nix, ma, hoia, ok, ne, kiet, frischa, po, schet, frischa, ok, nix, ma, hoit, kapschen, ha, oi. Nix, putzam, ma, hoit, kapschen, nix, putzam, muda, unga, na, ka, tjejok, nes, kwentjoka, putaika. Den Spuktup, Kuhunet, Us, Namikit, Pusquana, Taytok, Mient, Desht, Schön, Miadaike, Madak, Payunga, Pusquanden, Utsa, Nanem, Kumayachten, Tundet, Kusnade, Nawat, Utschmagapst, das ist Nagyucht. Es ist Nagyucht, denn das Stungat ist Ragyucht. Was denn, denn Cham Nix, Nassau, Tuduch, Kumuchten? Denke Stunga. Denke Stunga. Zeppa? Katschep, Hawan Zepp, Adom Ayuk. Hawan Zepp schon. Hawan Zepp, denn Tegatsch Adom, ha, ja, kaoien ist Tegatsch, Tegatsch, ja, kapsch, und Tegatsch, wie, ja, doch, schön, ja, udich, das ist nahuat, kat, oi, ja, jim, ja, ma. Ma, ja, ma, schon. Denn tam, ja, kaoien, nein, denn, dek, jim, ja, kapsch. Es ist nicht nur so, nicht, mo, kume, zap, schta, odjet, puchet, pach, moje, YouTube, ha, poj, schta, odjet, Javier Hill, zap, tiet, na, den, na, gis, tiet, jim, tiet, jim, ma, onjat, tiet, mo, kio, ži, mo, tiet, jim, ap, Lak pozimia hun ma oni zap mak sheget mak shondog mak ja shod zap na in kerik shun metsa muzkana ok shtanesh nawat shna mets maestro de musika kat mets shtanesh nu petakhn de idiomas o ayuk mets shtanesh kat dinye me metsa ha sha shadanesh pus kwan ana den shtuk medei kanash ya kwesh ku muzkana ok snish ku apt kapshnat nawat ku shtanesh ok naiden shtanesh ayuk ku kesh pokst ayuk de ham agats samutskana agazot za agagats samutskana akun es dak yuchnet es naiden amajan es naiden ingles mai hoy bzyoden hin mai ku kat ye ku mai o ayuk dak yuchtet mutskana aku tum chai ta mets a gespuk mets na ob mets shun ju ye ya da spukun shun mets a khan ma shpata ku hoy den ya na ni zadi ku mets ka haj aktobot ku mai o ayuk gapsh Hamzen Hamzo agazot was aus neiden ayi aus den tscha is tashi aus den tscha Javesh guden ayuk ngapsh k Kat nacht ist nem Stackereik, kat nem nacht ist kapsch nem Jahauch, nen ist so weit, gut zaduk, ajuk, gapsch, kuangum, ajuk ist mit, och, nem ist ist da hoch, ajag, ajag, bis kuzen, aus kapsch nem gwen puk, ku kunukschen ist ja kasch kuzen, ajuk, abik, gapsch, abik, amaran, bis da sind nach Mutterchen, da sind Ön, da sind Hahn, da sind Gopschen, mit am Guck, das neidet nach Besim, im National Ayuk, Ön, Ayuk, das neidet Ön, Nahuatl, im National, Poesie, den so snack zum Dag, den so skip Navidik, was hat denn ihr Hoyam Choktip? Kuschem yam ha a ayuk ist in der Pik, jetzt jung gerne auch gewinnt. Chokte wa. Ja, und die mit Smachte, weil ich kui a ayuk ist dann nicht, agat es ist nun, kaden ja noch. Kaden ja noch. Mück zockt kui ist nawatl. I, kui ist este ayuk, na idet nag i, bis zucha taut kuchat. Jetzt habe ich es in die Merk tück, hier a ayuk, kui tos, wen, audit ta, ja, audit ja, kuk, hütz hier, kosch, Nyabik, hütz ni wich, hütz hawan wich hier anak, pisimt, ku hadu a ayuch da jucht, mit je kuje tots, tegatsch audit. Tegatsch audit, sachen mein. Hütz a koosch, miadak, hütz a koosch, mich amia junga, dag awaach ha, ha, ha zochken, mit a hün mein, jnak madachken, zuchnascha, hütz ich, Was habe ich denn jetzt im Jungatje Aja Ajuk? Zobat Birk, Anna und Mai Ajuk nur Den. Kadia und Anna und Anku. Ah, Kugat nicht mit der Wuke, auch Zock nicht die Ajuk, die wir an Ajuk, auch die wir an Nawat. Kadden und Mai. Ha, ha, ich denke, man muss Kadia Tamada Ogan, Tina Wan in ihr. Englisch Cham, you then, you muck betalken. Den ist nur ein Ku Katu gebeina Juchen. Ey, Ku Matzke. Gabsch Messayo, Gabsch Nawat, Gabsch Amajan, Gabsch Ingles. Kala Koj Hait, Kupiku Tum Chaya Ayoks Gabsch. Kat Yakpia. Yakpia. Hamai Hoyle, Gabsch Maktu, Mak Matzke Mugosk. Madakpia, Koj is Hanj Eiku Mai Ayok Gabsch, Skugat Adam Takum Avashan. Hanj. Hanj Kahashana, Hana Okum de Pam. Kjat mai ha mutskana ok es zuchat hawa. Es hawa es na nesh bruchet kwa mutskana ok den ayok yunet. Li nukta on yin zio mutskana ok kada o ayok oi. Kada ho I point yuga yuhit kada wa yuhnet. Pus wen yak hawa es wen tso ya gishku ham pus kaha chavo ya ayok zi mutskana ok pus kadia te da basht. Y mutskana ok de ti miyuchko ukana mi da yuhut shun mi guk tuk da basht ok shun hoid shwetst ok shun hoid. Juntu no ya no kadi chavo ya muskana ok chokusht bit tuku iku tsuhusht aneshet. Metz tu metz mut linde ti miyuchko ukade. Shun di shun I tung raktu ya. In zum Nash, wa es mir dem Dinge, die Stich, der Pnetik, es ist mir die Majung, I, es ist Majung. Piat Malebi, Majung, ham moam Iken. Wa, jak Majak, kü, tjek, kui, adüch, ajok. Gus net a Majung, pizim, es ist net a Najach, es ist a Nadinje, man nag I, Nadinje, ma kü, nag adüch, tjek, ma adüch, Es den nach sonda ich hat so die Education inicial. Pachimajum. So ich mir denke, pachimajum, majum de Timuchk, pach de pach. So ja, ich habe tag. It's nine then zum meinem Abik mit mir, Abik ja du kriegst un gat, Abik ana schon speak is Abik du gar ich ka ha, oh ayo tragachet, chobot, it's nine then ku kaha adom hanao na yuk kugat yak kaha yege et kudinyum mihtukut. It's ku metr ish tam tam yo tam yo tuk yo mun hadu kop. Shun shish yo ayuk ak tsok puk pa da goka shun aho ya no ku yak madei ti ech metz miibi. Den is nasau ku Kuden yak hüptun, y a ayuk, tam chaumen kun gapschen kun majakin ayuk, kuz I ayuk, kuz a hün moinen pizim ayuk, nyas zog tog de bihoi, aja ag nyas, chakada agit, aja ag nyas, zog pukt, vertabden a yaudicha o ayuk, it's yu tim eiku katna kutegoyen adoman on ayuk. Ots tug okutsun madei tug, tug shesh o ayuk de utsmesh kapsh. Chyba marzenak tych poema. Tuk hndzyn, tuk kong, tuk tuk kok, debot hekibet tym rośmy przemoch, tym niasz noc juch jaciam, te skoko momecam idzie na Stado de Mexico, de trzotmne cał kojotl. Cuch nasz cał ajuk nyn maj. Zostu rochko smrej tu, debot szkapś. Nawat, denne cię chodzi, kapsia, a juk nawat, zost metrak nasz, a juk, zabiki a maża. Pamięć pia? Bo pamięć w górę, kapsia i wandek. A, waza, na sałek. A je nawat, a juk, a juk, a den haj. Togung. A je nawat. Aha, opat modoin u. No nancy. Ich kwaknemikit smotle kulpan sinecz toka. Ihkuah kuautías titlaxcalchiwas. Ompa no pampa xichoka. Huautla akaj nemistlahtlanis. Suapile, tlacatichoka. Xikilwi xoxouki incuawi techocti. Ika popoca. Tagung. Kuts nexnokn. Netaj gitzham magayung xageyen. Tetsku kaik ham xpetakt kaik xageyet. Ham ötskujarzyt. Ötsku pym amdod, nanung, tikumjaś, anu kukanaś jichaś, czuszk, kukanaś jichok magiaś. Ay, kanaś mknoje, ku achot maj, kde ötsku, jak ten... A jak ten pik kwa hok magiaś. Więc wiecie, kiedy nas nachować, ku ham i ci ok, pcian treci pkewe, kwa nesawalko ja to siuchkiać, kadi kapsan ta wik tak nekszt, ku ich pyniąk, hapi cian mo a treci pkewe, hap niasztyk. Więc wiecie, ten ciom ja od jana on ja od poema, ja od sześć o ajuk, ku jaż to sawa ku hapa treci pkewe. Więc ku ha tamiecha hajung, ku ty ok, Kadus na hałchyny na sał, a hot majniaś, ku pędzen chęć kiewieć. Maknaś, a na sałar kojat, ku na chyn moit pytaj, z nie odoc toj. Ten matmodowien mógł tych szyn na wat, z tego krzyn na den tak naś, a ju. Ha, nie kiech kukać im jak cek, ja marzan kwan, ja dom kładom na juchyn agac o, tam jest zapotekon, za o, a juk na knoszyn. Kadap na knoszyn, ha jena marzan. Tuk, ti, hai, kim, hiot. Ajuk. Chom, mestem, masadik, ham, cyknium, kade ham, cyknium. Z ham, hoi, drzeszać, de kiepsz, tu ją modajuk, z nadet agac, o, jad zapotek. Szundam, pańcom. Maksnaisa, mugu, tych, rak, szak, echrzyk, kus medei, ku ham, dagio, ja zapoteku, a na kiepsz, z kus namdei, ti, den sił, pus, wadama, adum, hoi, adama, de pam, cyna, jeb, cyknium. Pues mksen den sini mirei tsuchs mreiku amajan kapst zapoteco de ayuk tamoj ke chuchnasha ihre se mchen gwechse cham des ihre sen sechkus naiden han mugu uktik nas zocke de da juchte de kapst de ayuk ich geh nicht na ha kuch gachten ayuk denn adom nim jochken des kugat de na zochken te okne binich Kaha, jak to tu maj, zgłom kaha. Z brachan cień cuchy mógł tylko maj, a o, a juch gopszyn. Z pynęć na ten ogłon, jak ha dziegienie, koch, po się. Pynęć kat na obcyk, nie, nie kechi Santo Domingo Albarras. Ty decham się na nich zgłom. Mknuchą złan, skępi. Jak unik śniuch, kady cień dziegiejać. Net mógł tych, pues patmodojen, ha duk, ha kancjon, ha duk, ha son. Mnucham Javier Hiltinet patmodojen. Gwa es cham es kwentiak, pie Elenita, mnucham mógł tych, jad ajukhaj, tu gyomu tenetny ajukhaj jaudic, kucnda majaccha ha cochken, depsz otp, чах, чах, чах. Батмая, батмада ойн мугтэг, я адэп шы атп, я адэп шы атп, я адэ, о, айо, тау исэн мадэй, тау идэн я тугя мнекэх, ку тэ макшэгэд. Ys na hawys gwchaf siam gysbdoi negnegell gwgat byn gaps o aiwg bydag. Dde fyrs i'n dechtyb gw byn chi'n yn. Ys ei hwned gwrs mwg dyrch dde'n hamryd siam gysb mai ag ys i'n o'n. Gat mdoiad, dde'n ys mwg gwg bwys tadig gwrs gat mdoiad. Na gsreg am sy'n hoi. Dy gach i negell yo doi, ys dy gach negell ham siam gysb. Net, bwys bat mdoiad, yo, dde bwys dy doi'n mdoi, dde bwys rot Чах, чах, чах, Хавьер Хил Шпунцвэц. Тиден, ай, хунэч мугтэх макштят пухшу, кадой, кадой акмадэй, тиден, ищта акцондок. Пэчам нэх нагэшн тиден хам хот, эс чам нак майохкэн мэдьят Хавьер Хил. Я адэ, шта дэн дэ чам батмадао оньен, тим чам намя нэн май, чам намя дакцондай, Ys chom meds tîm ddwg o'ch shmwyd o'od. Ia oedd o aiwg. Dde fi oedd iac mi mai oedd oedd ag eich. Dyna sawn meds shmwyd o'od. Ia oedd eb trwy at cwg sy'n gwt. Ia oedd eb trwy at dwi gio mwyd gwt. Ia oedd eb trwy at na i ddyn mari men maith mwyd maith ag eich. Ys na ddyn bys hain sŵch am mai na ddyn mwg dych cadwg o. Dyb hain sŵch ha, hyn mo yn bydog dyb. Hadid na nachawiaen bynnag chan bad mwydod o padw gof, mo bwysgwys mo gwmwch padw gof, habiag sioch, bynn ham na ddyn ydyb, ys y geis na ddyn dwi'n mai oedd yn ydio sy'n mwg obstyd, yw mo yw telefon 951-0 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ıdzı me şuna denna yak yak iş şuna den yak şudin hay kuden çam pus kaha kada tu hun ya min şun me zam hot amam goh pun tuba amba şun me zam hot es ya otna den adam mudo oñen çam ha no çadı goh kaduk tuk şun ak menna on kucham ya tuk mudo oñen çak çak çak na den net bat mudo oñen haduk o ayo kaduk tuk şu de bi nawat şun yak mudo yin nawat kuyak i pues te gacha como de te cham no da hoy en esa barco y los estoy pues muktuk tus na sau cham ha shmamadak na ha on mknais du ka hoy en tu no vaya tan ham no un guarak menden pues pat mada hoy ya de chat chach chach chach cuando será el día chiquitita linda que me recibas en tu casa desesperadamente, que me esperes ansiosa detrás de tu puerta y me llenes de besos al llegar y me digas así, chach chach chach chach, yak tu kim gu, chach chach chach chach. Как на ногту месук шугустук и ту на яхту я как я цустепс хамов депшкаге месук шугустук и ту на яхту я как я цустепс хамов депшкаге Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun t chum. ¿Cuándo será el día, chaparrita linda, que cumplas con mi fantasía? Que me estoy derritiendo. Que me esperes ansiosa detrás de tu puerta y me llenes de besos al llegar. Y me digas así: choc, choc, choc, choc. Yak tu kim gu. Choc, choc, choc, choc. Yak kak sna nok tu. Jak ja cóż depszkak ma depszka get. Men cukrzy gustu kuj tu ma jak ty. Jak ja cóż depszkak ma depszka get. Cioch, cioch, cioch, cioch. Cioch, cioch, cioch, cioch. Ak me cim ha. Ak me cim ha. Na hob shun tsu ach ha te wantepec ayuka de niom yak tih tu yom kah num moha kah ichen ha de tsu ach ha te wantepec net mo tak ta chat mala oyen de chat chach chach chach na de amaran ri kede tsu de ayuk za amaran ay tus Tu jsi tak lohká, tu jsi nuk cilkin, kus ne tam tak mojit mlo. Kati, anži den, hatp den. Hatpka, vatpa den. Hatpka, vatpa den. Čam nam jaž, ti mě kohje? Čam nam si mě kohje, mě kmo kšenem na sava. A, ještě, jas kohujem, jo mezem mlo, lohš mlo, ha měc, jo moja, tepš hatpku, oh. Un caleidoscopio de la cultura yo. Es dios cojuye, ven ahí bien, radio con gana. Cuchamos a agua a dos, tanto día que es a dom gapsen, es a dom mayorquín. Y den, es sin hatsugum, y hune que es cat navioyen. Cat es gapsen mayan, hagam tu guit, pues den, den y juzgiotan, habom, habom, yo hoy. Es cada agua a dos, tanto yacmuda, sec ni mayorquín, son a machin gobet, yo que son a racto yo hoy. Hune, metz, muzcanal, shagaspuk. Ты на сау, я пшмахка мыхты. Я пшмахка мыхты. Ты нехш. Ты ей не ошибает. Санч, сухьям, чам на мыцы, на кцонда айоцца. Кус муцканаку мыт, да наден тьет, ду айохи. Деп тимьючку. За похын наш тукай так юхкаш. Каха, я куэша, куэхет неш. Из куда мадом не акинен шындаден. Тахтен, а я айо тьет юхи. Ба муцканаку. Pochnosti mě jukšen a juk mě čoodat, šen tu kuj tungštet, kaha, kaha, zvojšek, cuch naš na sau jim dung. Cuch je, kumucka naok mu dunen, bydilke na štokan, jak jukte, es najden, ha, jak špuk, mk na juk, ha, žen je mucka naok jukjat, žen ta šon daokt, kad iden cimedet, ha, hot mai, ha, ak, tam adomen, ha, cuch čim jukjat. Čim ju. Не додаек чим хюхкят. Ханч, ханч, кад бьен даок. Ха, те цухе чим, не додаек ден чим хюхкят кухт. Пустыдам хек мэда муцканаок мдун. Шыни муцканаок тэп ткап штып нават кунт мэдэй кум мэц на нават мазэй шын тауэт. Ха, цух тауэт, цы тим джух няняуэт ку аду хай, вэн хай, я ю ткапш. Цы ак тэгачэчи, хам с анаок мэдэ ту варианты тим дегача, заду ук тэгач, заду ук тэгач. Pero ahí se enzoden ellos en la mía de Gúquet. Ah, ¿tim llegó a tspia? ¿Tienes una jovachco epsen variante en náhuatl? ¿Mañishig? Ham, epsmachken, epsmachken, epsmachken, ham. Pero ham, ellos en zonen, ak tegachetje, anak, guamaych, amient. Kiachp. Kiachp, tegachetje. Pues den, tu uk yag yuj, hadu uk dag yuj, hadu uk dag yuj. Tsuhi, ku shem yam tam ya adomen. Ku adom na gapspekshen, magepe uk na gapspekshen. Somhat, uk... adom da pukke na du ha ya ya yuk suh nash is mede kad ye ku ye a yuk na bash na ha ye wanam uts na na yuk ha wan suh ye de ha ye kapsh tup ten kad suh kapsh kad kapsh kapsh kad wan kad hyan chak ag tsawat tugit tugit ye a yuk pul push kish pul ye ya yuk sham kish pul ye yuk ag tsawat pi ag suh nash ek mede hes tu gok tak ma yos na na ku ha utsar tam ma yak tak ma ha tuk mishung tagos mudei a ayuk de padu kop tagana wang nashi kyapsh me ayak tagos tak mo ida nu ma maru kaden mana te gots pi a ayuk stu ye chava stu gots na den tam ye push ku yash shun tu gei tu gei tsap te kt mu kat tu ye push yash na den adom na na ayuk ye gach tam ye push push kop ye push de pam ya de ham mo ye tsap te kt Tegachak mede is hanch, kuschamnik shadu kops medeishun y piuch yaosh, tegach tam yaosh. Weng tsuh. Weng tsuh, weng tsuh. Hanach chadu kochun maya kurshun y ap maya ekut yana anku tsoog tak tsoon y piuch kade. Ah, ah, ah. Y kampan pikis tak tsoon y tsoog tak tsoog. Hanach chadu kochun y ap maya ek. Zos na den yo metz tungrak tu yo y kade mud mutskana ok yo tu yom shun otsa ha tu yo y shun otsa shun may. Shevdana ostin proyecto. Centro Social Ayuk. Centro Social Ayuk. Proyecto, ajá. Hamden, o sea, tungyo, y tsuknash sa mutskana ok mud niñin y ngay y nuepi. Hapten, o sea, anak, de ahí de ndagyucht, este, banda de guerra, de yut, de nbiopt, de n, da shonda ok ta ya ayuk, o sea, na, na ide na ayuk, apna gestaik, hadena anak, mutudena ya kushna, penit, o sea, Mutskat, Punachi Punachos of Nix, Punachos Kiat, Punachos Tagu. Enyashi Kadetsu, Maya Ho Shust, pero Hana and Hoy the Codup, as Kahana and Chavoya, Yako. Ah, Yako. Presented on Mayakin Sugum, Akshochen, Havaha, Yakmin, Yamoju, it's not in ha on, ha muk on Cham Yako. Mukti meza muktup tam ke chung rukta, tam ta omnu hung rukta, pok nutia muktup, ku chomuk nashian. Ye ei ku gat ya nukun yat refrescos de na majonak tech, kanash mlach ha pog at the gok him beach tam pa oman, kadetsu wum, ni ye ku kumadom ta nukun tiak mudat moit na ruinit motza omnu hung. Zios ku ye meds ku utsiash kupik ayuka de gok. Este ni gaps maya pues Dios cuye ma Dios ni miak ku de na awa zachten ya buchst mud zam ich ha ich mets menot de got Dios cuye Dios cuye ets pat mado ein ha mu guktuk punet ayo erdep na amuk punet tam tat noe tat Harrock Trigo, Maestro Chucho, Javier Gil, este Iván, Naden, María Reina, Punech, Hamjoyuk, Naden, de Yud, pues Dios Cujuyup, Punech, Tungotup, Patmodo Oyen, Ha Disco, Patmodo Oyen, Adom, Ha Muktuk, Ha Hien Mo. Es May, Pun Piach, Piatna Ruinet, pues Hanach, Namuk, Namuk, es Naden, Na Tukmuk, Mudet. Kadi ni hirsch gekhat ta mutsun mung nashis ni mugt ni hosh kamada od pero hay poni akta mugunu kshu bzen mutim gyaji pos dios kuhoy kuet na joni de no stana bata ku yar tungat tsugu mutsnay hama kashpok shungesh na muk ponet yo tsok tup tungat tup tam de vuts na shach pana sa manesh ho de udup na den pos kha kach mas tu und magu udup sama kashpok shun na muk tam tuz ha na den gashtat palemon vargas Naiden ham kashpokshun tat noe namuk namuk es aktungat es dios kuyep ku es tamayat yat man maay es dios kuyep ku katama mayuk shayegech net muktuk pues denden ya cham kugush yat ku amada Javier Gil shputz weste ya pohen ya ay kiahki ikta ya doñas kak maya radio comunitaria kong ana net muktuk haduktuk shun abiyahtu Patmodot et via de Rat QA, un caleidoscopio de la cultura Ayuk. QA, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyo. Что на цезнан мы хожи не пить кумец не шпать. Куску мачи зис аяй, аяй книго. Джоден Куо, Пыньям Копп, Елена Агилар Хил, Пыньха Пушам Дактуев, Кайо, Джоден Радио Комунитария Конг Ана, Тугьом, 2019. Tu guiamo adesso.